Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein Schluck zu viel. Erster Teil. Es war ein angenehmer Aprilabend. Die Krokusse blühten und die Temperaturen waren so, dass ich meinem Wintermantel einen freien Abend gönnte. Am Flussufer gab es eine Menge Spaziergänger, Hunde und Jogger. Und es gab Herrn Storch, der allerdings eher wie eine dicke Ente aussah. Hier an diesem Ort wurde vor 2 Wochen mein engster und einziger Freund ermordet. Verstehe. Ist er überfallen worden? Er wurde niedergeschlagen und fiel ins Wasser. Vor 2 Wochen, sagten Sie. Darüber habe ich nichts in der Zeitung gelesen. Die Polizei vertuscht den Mord. Wahrscheinlich, weil ein Polizist dahinter steckt. Hinter dem Mord an Ihrem Freund? Ja. Ein Polizist? Ja. Das hört sich nach einer Gefahrenzulage an. 5000 Franken Belohnung habe ich ausgesetzt, wenn jemand entscheidende Hinweise liefert. Das Geld gehört Ihnen, wenn Sie den Mörder überführen. Das klingt nicht schlecht. Was genau ist vor 2 Wochen geschehen? Ja, wir waren im Storchen. Da gingen wir jeden Donnerstagabend hin. Wir aßen und tranken. Kurz vor Mitternacht brachen wir auf. Ich nahm ein Taxi. Freddy ging zu Fuß, hier am Fluss entlang, wie er das immer tat. Er ist nie zu Hause angekommen. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen gefunden. Es gab keine Zeugen? Niemand, der sich bei der Polizei meldete. Wir haben den Fall längst zu den Akten gelegt. Ich aber bin es Freddy schuldig, dass ich alles daran setze, seinen Mörder zu finden. Lebte Ihr Freund allein? Nein, er war verheiratet. Aber er hat sich immer wieder bei mir über seine Frau beklagt. Sie kochte immer nur mit Mikrowelle. Das ist ungesund, davon kriegt man Krebs. Nachts am Fluss zu spazieren scheint auch nicht sehr bekömmlich zu sein. Übernehmen Sie den Fall. Ich zögerte nicht lange und reichte ihm die Hand. Trotzdem Freddy sein angeblich bester Freund war, wusste er erschreckend wenig über ihn. Doch das ist nicht ungewöhnlich. In meinem Beruf lernt man, dass sich die Menschen fremd sind und dass diese Fremdheit eher zunimmt, wenn die Distanz abnimmt. Mit solchen Weisheiten im Kopf betrat ich am nächsten Morgen das Polizeipräsidium. Keine Bewegung, Maloney, sonst muss ich Sie erschießen. Auf der Stelle, Hände runter, Waffen hoch und übergeben Sie sich. Mit Vergnügen. Aber mein Magen ist leer und mein Erstaunen grenzenlos. Üben Sie für eine Kindervorstellung. Es gibt Gerüchte, Maloney, dass das Fernsehen eine neue Sendung plant. Nach Deutschland sucht den Superstar soll jetzt Deutschland sucht den Supercop kommen. Und wenn das einschlägt, kommt das auch bei uns. Und dann bin ich bereit. Ich glaube kaum, dass Ihre Fertigkeiten im Kreuzworträtsel lösen dabei gefragt sind. Ein Supercop ist ein ganzheitlicher Cop. Das ist wie bei den Missen, Maloney. Früher genügte es, wenn die einfach nur schön waren. Heute müssen sie auch noch auswendig gelernte Fragen beantworten. In ein paar Jahren müssen Missen wahrscheinlich sogar lesen und schreiben können. Und der Supercop muss zwischen 2 Verhaftungen ein Schwedenrätsel lösen. Apropos Verhaften, vor 2 Wochen wurde unten am Fluss ein Mann getötet. Früher oder später landet jedes kranke Gehirn bei Maloney. Herr Strauß beschuldigt mittlerweile das gesamte Polizeikorps des Mordes an seinem Freund Eddie. Herr Strauß heißt Storch und sein Freund hieß Freddy. Aber so viele Namen passen offenbar nicht in Ihren schmalen Schädel. Keine Beleidigung, Maloney. Der Fall ist eindeutig. Ich sage nur eines. 2,5 Promille. Dieser Freddy war volltrunken, als er in den Fluss fiel. Da ich darauf beharrte, genaueres zu erfahren, ließ er mich kurz in das Protokoll blicken. Es gab tatsächlich nicht viel, das auf ein Fremden hinwies, außer einer Verletzung am Hinterkopf, die er sich aber auch beim Sturz zugezogen haben konnte. Die trauernde Witwe sah alles andere als traurig aus. Er ging seine Wege und ich meine. Wir lebten eigentlich nur noch zusammen, weil wir uns nicht darauf einigen konnten, wer den Perserteppich kriegt, den wir vor 5 Jahren gekauft haben. Jetzt gehört er Ihnen. Das wäre immerhin ein Motiv. Sind Sie im Auftrag von Samuel Storch unterwegs? Er glaubt, dass Freddy getötet wurde. Und? Hat er recht? Freddy hat den berühmten Schluck zu viel getrunken. Er ist zuvor schon einige Male betrunken hingefallen und hat sich wehgetan. Weshalb glaubt Herr Storch nicht an einen Unfall? Wahrscheinlich, weil er sich schuldig fühlt. So sind die Männer. Richtige Trauerklöße. Fühlen sich immer entweder verraten oder schuldig. Und Sie trauern überhaupt nicht? Es ist 2 Wochen her. Das Leben geht weiter. Ich muss wieder arbeiten, Geld verdienen. Freddy hat mir nicht viel hinterlassen. Ich hatte kein Motiv, ihn zu töten, wirklich nicht. Außer einen Teppich. Der ist nicht mal 2000 wert. Aber er hat uns beiden gut gefallen. Wenn Sie wirklich etwas Sinnvolles tun möchten, dann fahren Sie mich jetzt in die Stadt. Ich brauche dringend Aspirin. Ich tat ihr den Gefallen. Sie erzählte mir, wie sie Freddy kennengelernt hatte und wie es war, als sie sich noch liebten. Es war das Übliche. Es knisterte nicht mehr. Die Liebe kam irgendwann abhanden und keiner der beiden gab sich Mühe, nach den Gründen zu suchen oder ein neues Streichholz zu entflammen. Am Abend aß ich Schweinebraten und hörte den Gesprächen am Nebentisch zu. Dann machte ich einen Spaziergang am Flussufer entlang. Obwohl es nieselte, blieb ich nicht lange allein. Sind Sie oft hier unterwegs? Falls Sie eine Meinungsumfrage machen oder im Auftrag einer Sekte unterwegs sind, empfehle ich Ihnen das Merkblatt Umgang mit Meloni am späten Abend zu lesen, ehe Sie mir zu nahe treten. Meloni, sagten Sie? Klingt gut, nicht wahr? Und wie heißen Sie? Das tut nichts zur Sache. Was für eine Sache meinen Sie? Sie dürfen jetzt weitergehen. Ich will aber hier bleiben. Das hier ist Pfefferspray. Danke, aber ich schmecke gewürzt auch nicht besser. Sie stören polizeiliche Ermittlungen. Ach, tue ich das? Ich kann weit und breit keinen Polizisten riechen. Verschwinden Sie endlich. Jetzt reicht es aber. Stecken Sie den Pfeffer weg, ehe ich mich an Ihnen vergreife. Sie wollen sich an mir vergreifen? Nur zu. Ich bin im Nahkampf ausgebildet. Und ich habe Knoblauch gegessen. Schafft mir diesen Idioten vom Hals. Scheint erkältet zu sein, was? Es ist zum Davonlaufen. So kriegen wir die Autoknacker nicht. Sie sind tatsächlich Polizistin? Meloni, Privatdetektiv. Sie suchen Diebe, ich suche Mörder. Wir könnten uns prima ergänzen. Ich mache das nur aushilfsweise. Aushilfe bei der Polizei? Das ist ganz was Neues. Die ganze Abteilung hat Grippe. Vielleicht geht es den Autoknackern ebenso. Das bezweifle ich. Sie haben in den vergangenen Wochen fast jede Nacht zugeschlagen. Und immer in dieser Gegend hier am Fluss. Die sind dreist und unverfroren. Da es kühler wurde, lud ich die Polizistin zu einem Café ein, was diese dankend abpatrouillierte und dabei die geparkten Wagen im Auge behielt. Ein Betrunkener wankte an ihr vorbei und grüßte sie höflich. Ich dachte an den toten Freddy und nahm mir vor, am nächsten Morgen bei der Polizei nach einem Zusammenhang zwischen den Autoknackern und Freddys Tod zu suchen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein Schluck zu viel. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Ein Schluck zu viel. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Der Freund von Herrn Storch ist angeheitert in einen Fluss gefallen und ertrunken. Herr Storch vermutet, dass jemand nachgeholfen hat, während die Polizei von einem Unfall ausgeht. Maloney soll nach dem Täter suchen. Er trifft auf eine Witwe, der die genauen Umstände, die zum Tode ihres Mannes führten, egal zu sein scheinen. Und er trifft am Flussufer nachts auf eine Polizistin, die ebenfalls nach Tätern sucht. Da, wo Freddy zu Tode kam, treibt seit einigen Wochen eine Autoknackerbande ihr Unwesen. Zu meiner Überraschung traf ich auf dem Polizeipräsidium nicht nur auf den Kreuzworträtselkönig, sondern auch auf die junge Polizistin, die aussah, als wäre sie die ganze Nacht am Flussufer auf- und abgegangen. Ist das alles? Und was soll ich am Nachmittag machen? Da könnten Sie in der Kantine aushelfen. Sind die Pommes frites auch an Grippe erkrankt? Frau Graumann hat eine Ausbildung als allumfassende Polizistin gemacht. Ein Pilotprojekt. Damit sollen in Zukunft Stellen eingespart werden. Es würde genügen, ein paar Kreuzworträtsel zu entsorgen, um zumindest eine Stelle einzusparen. Sie waren doch gestern Abend am Fluss. Allerdings. Und jetzt suche ich nach Zusammenhängen. Gestern Nacht wurde kein einziges Auto geknackt. Vermutlich haben Sie die Täter verscheucht. Ich eigne mich nicht als Vogelscheuche. Das wäre immerhin ein Versuch wert, Maloney. Denken Sie an die Zukunft. So könnten Sie auch noch mit Schrumpfleber etwas für die Allgemeinheit tun. Mich würde interessieren, ob in der Nacht, als Freddy Ablecken starb, Autos am Fluss aufgebrochen wurden. Das haben wir überprüft, Maloney. Zwei Autos wurden aufgebrochen in jener Nacht. Es gibt aber keine Hinweise auf einen Zusammenhang. Ist das Täterprofil schon da? Vor wenigen Minuten eingetroffen. Unser neues Computerprogramm heißt Quick Profiler. Das heißt so viel wie schneller Profitmacher. Profilmacher. Es erstellt anhand aller Daten ein Täterprofil. Der Täter ist männlich, vermutlich alleinerziehend. Er hat eine Kaiserschnittnarbe und dürfte Kleidergröße 34 tragen. Er ist nicht älter als 115 Jahre und nicht jünger als 9 Jahre und er trägt rote Turnschuhe. Zeigen Sie her, das kann doch nicht stimmen. Männer haben keine Kaiserschnittnarbe. Wenn es der Computer behauptet, wird es schon stimmen. Wahrscheinlich sind da wieder falsche Daten eingegeben worden. Seit die Daten aus Kostengründen in Taiwan eingegeben werden, kommt es immer wieder zu solchen Fehlern. Ich habe eine ganz andere Theorie. Die sollten jetzt die Fenster putzen. Es muss eine Bande sein. Mindestens 5 Leute. Sie wechseln sich ab, deshalb gibt es keine einheitlichen Zeugenaussagen. Das klingt ganz vernünftig. Ob das vernünftig klingt, entscheidet der Computer. Dafür haben wir ein spezielles Programm, das Theorien analysiert. Wir werden Ihre Daten in den nächsten 3 Monaten einspeisen, Frau Graumann. So, und jetzt muss ich zu meinem Vortrag. Die Geschichte des Kreuzworträtsels von der Gotik bis zur Erotik. Oder so ähnlich. Oh, darf ich mitkommen? Sie haben, während ich weg bin, Telefondienst. Die allumfassend ausgebildete Polizistin fügte sich und ich traf mich mit meinem Klienten in seiner Werkstatt. Er zeigte mir die Rollladen, die er nach Maß anfertigte und fragte mich nach meiner Lieblingsfarbe. Ich erklärte ihm, dass ich intime Fragen nur nach Mitternacht beantworte. Ich würde Ihnen Rabatt gewähren, sagen wir 1,5%. Bei so viel Großzügigkeit verschlägt es mir die Sprache. Ich muss aus wirtschaftlichen Gründen meine Zusage zurückziehen. Soll das heißen, ich kriege keine 5.000, wenn ich den Mörder von Freddy überführe? 500. Mehr kann ich nicht aufbringen. Und dafür soll ich mein Leben riskieren. Haben Sie denn schon etwas herausgefunden? Vermutlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Freddys Tod und einer Serie von aufgebrochenen Autos. Davon habe ich gelesen. Sie glauben, dass Freddy die Täter überrascht hat? Das könnte immerhin sein. Hätte er sich eingemischt, wenn er Zeuge einer solchen Tat geworden wäre? Normalerweise nicht. Aber nach einem Schluck zu viel schon, ne? Das könnte durchaus sein. Dann müssen wir jetzt nur noch die Autoknacker überführen. Sie glauben, dass es mehrere sind? Ich glaube gar nichts. Und für 500 noch weniger. Ich bin untröstlich. So sehen Sie auch aus. Ich möchte ganz ehrlich sein zu Ihnen. Freddys Frau und ich, wir sind uns gestern Nacht näher gekommen. Sie ist für mich sogar bereit, die Mikrowelle zu entsorgen. Verstehe. Und sie hat Ihnen im Bett ins Ohr geflüstert, dass der Olle Meloni sich nicht mehr um den toten Freddy kümmern soll. Ich habe sie immer geliebt. Heimlich. Ich konnte ja nicht wissen, dass auch sie Gefühle für mich hatten. Als Freddy noch lebte, hätte ich es nie gewagt, sie darauf anzusprechen. Womit wir wieder bei den Mordmotiven wären. Na, das ist absurd. Ich bringe doch nicht Freddy um und setze dann einen Privatdetektiv auf den Fall an. Das klang zwar einleuchtend, aber in meinem Beruf hatte ich schon Seltsameres erlebt. Ohne Perspektive auf einen fetten Lohn ließ ich den Nachmittag gemütlich in meinem Büro ausklingen. Abends zog es mich zum Fluss und dort erlebte ich Erstaunliches. Üble Sache, Maloney. Diese Frau ist eine Hochstaplerin. Frau Graumann ist gar keine Universalgelehrte der Polizei. Ich bin Privatdetektivin, so wie Sie. So wie ich? Das wird ja immer bunter. Frau Graumann hat sich mehrmals erfolglos bei der Polizei beworben. Ist sie durchgefallen, weil sie keine Kreuzworträtsel lösen kann? Mein Leumund ist nicht der beste. Unterschlagung, Urkundenfälschung und Gitarre spielen auf öffentlichen Plätzen. Das ist allerdings übel. Frau Graumann hat zudem Zeugenaussagen manipuliert. Und deshalb spuckt der Polizeicomputer nur Unsinn aus. Ich wollte ihn alleine überführen. Ich wollte zeigen, wie gut ich bin. Ich wäre eine tolle Polizistin geworden. Ganz bestimmt. Ja. Ich wollte zeigen, wie gut ich bin. Seit gestern Nacht. Ich wollte ihn heute Nacht überführen. Ganz alleine. Mit einem Pfefferspray. Sind Sie bewaffnet? Nicht wirklich. Ich wollte ihn nur betäuben. Dann fesseln und knebeln und dann auskitzeln. Auskitzeln? Das hat man mit mir immer gemacht, als ich klein war und nicht die Wahrheit sagte. Das hilft, garantiert. Kitzel ist Folter. Und das sollte dem verhörenden Beamten vorbehalten. Sie gehen davon aus, dass der Täter heute wieder zuschlägt. Gestern hat er nur ein einziges Auto geknackt. Und weshalb wurde das nicht gemeldet? Es war mein Auto. Und was wurde entwendet? Eine Bronzestatue, 3 Handys, 5 Lippenstifte und 3 Perücken. Was Frauen alles in ihrem Wagen haben. Erstaunlich. Die Perücken brauche ich, wenn ich jemanden beschatte. Und die Bronzestatue, wenn sie jemanden erschlagen. Nein, als Lockvogel. Die Statue ist verwanzt. Ein Minisender. Leider hat er nur eine sehr beschränkte Reichweite. Aber wenn der Täter hier wieder auftaucht, dann hören wir das. Es ist soweit. Wir warteten gebannt, doch nichts geschah. Offenbar waren nicht nur die hiesigen Polizeibeamten nur bedingt tauglich. Der Empfänger meldete bis um Mitternacht kein einziges Signal, obwohl dauernd Leute kamen und gingen. Als um 4 Uhr früh immer noch kein Auto geknackt wurde und auch kein Signal geortet werden konnte, wünschte ich mir, es würde Whisky regnen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein Schluck zu viel, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Ein Schluck zu viel. 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Herr Storch glaubt, dass sein Zechkumpan Freddy ermordet worden ist. Die Polizei geht von einem Unfall aus, da Freddy in jener Nacht, als er tot aus einem Fluss gefischt wurde, volltrunken war. Maloney entdeckt einen möglichen Zusammenhang zwischen Freddys Tod und einer Serie von anderen Straftaten. Zusammen mit einer Möchtegern-Polizistin wartet Maloney eine Nacht lang vergeblich auf den geheimnisvollen Täter. Obwohl wir die ganze Nacht kein Auge zugetan hatten, wirkte Frau Graumann frisch und munter, als wir mein Büro betraten. Ich machte Kaffee und sie erzählte Geschichten, die alle gut klangen, wenn auch nicht sehr realistisch. Um 10 gehe ich ins Fitnessstudio. Kommen Sie mit? Danke, danke, aber ich halte mich lieber geistig fit und lese die Rechnungen, die in meinem Briefkasten liegen. Mein Freund hat mich nach Paris eingeladen. Ich könnte heute Abend losfahren. Und weshalb tun Sie es nicht? In Paris werde ich den Autoknacker nicht überführen. Und ich brauche dringend ein Erfolgserlebnis. Vielleicht hat der Dieb die Bronzestatue längst weggeworfen. Das hat er nicht. Das habe ich im Gefühl. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Lassen Sie den Empfänger hier. Ich gehe heute Nacht noch einmal runter zum Fluss und warte auf den Dieb. Meinetwegen. Sie müssen mir aber versprechen, dass Sie mir ab und zu einen Klienten überlassen. Sie gab mir das kleine Gerät und ich dachte an all die hoffnungslosen Fälle, die ich gerne an jemanden wie Sie weitervermittelte. Ich steckte das Gerät in meine Tasche und traf mich mit einem Klienten in einem kleinen Café. Wir fliegen nächste Woche nach Las Vegas und heiraten. Donnerwetter! Die Witwe kann es einfach nicht lassen. Sie möchte einen Kleiderladen aufmachen. Secondhand, aber nur Topwaren. Ich habe etwas gespart. Ich kann Ihren Laden finanzieren. Könnte es sein, dass Frau Ablecken vor allem ihr Geld liebt? Natürlich könnte das sein. Aber ich bin im Leben schon so oft enttäuscht worden, dass es auf dieses eine Mal auch nicht mehr ankommt. Hauptsache, die nächsten Tage und Wochen werden unvergesslich bleiben. Sie haben nicht zufällig eine Bronzestatue dabei? Nein, aber ein Taschenmesser. Was soll ich mit einem Taschenmesser, wenn der Minisender sendet? Oh, tut mir leid, aber in solchen Dingen kenne ich mich nicht aus. Ich kann nicht einmal neue Klingeltöne aufs Handy laden. Haben Sie gesehen, wer vor etwa einer Minute das Café betreten hat? Ja, der Mann hinter Ihnen. Sitzt er noch da? Ja. Haben Sie Nackenbeschwerden? Nein, aber ich drehe mich nicht gern nach Verbrechern um. Der Mann ist ein Verbrecher. Er sieht aber ganz normal aus. Der Mann hinter mir bestellte einen Kaffee. Er trank ihn langsam und spielte auf dem Handy herum. Ich bezahlte und sagte Herrn Storch, dass er mich nicht weiter beachten solle. Vor dem Café wartete ich, anschließend folgte ich dem Mann. In einer Seitenstraße testete ich den Empfänger. Es gab keinen Zweifel. Vor mir ging der Autoknacker. Ich holte ihn ein und sprach ihn an. Sind Sie einer dieser entlassenen Top-Manager, die jetzt auf der Straße betteln? Ich bin Antiquitätenhändler und interessiere mich für Bronzestatuen. Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? 200 hat mir ein Händler geboten. Sie können sie für 250 haben. Das ist aber ein großzügiges Angebot. Wenn Sie mich weiter aufhalten, kostet die Statue für Sie 300. Und für Sie mindestens 2 Jahre. Lassen Sie mich los! Das könnte Ihnen so passen. Sie haben unten am Fluss Dutzende von Autos aufgebrochen, aber das interessiert mich nicht besonders. Und weshalb halten Sie mich dann fest? Weil Sie auch einen Menschen getötet haben. Ich töte keine Menschen. Ich bin Vegetarier. Das ist historisch längst widerlegt. Vegetarier sind keine besseren Menschen. Sie besitzen nur andere Kochbücher. Ich töte keine Menschen. Dabei bleibe ich. Und was war mit dem Betrunkenen unten am Fluss? Hat er sie gesehen? Hat er vielleicht versucht, sie festzuhalten? Hat er sie... Ich schlage Ihnen einen Deal vor. Ich sage Ihnen, was am Fluss unten geschehen ist und Sie lassen mich laufen. Das klingt nicht schlecht. Ich höre... Eine Frau. Sie kam hinter einem geparkten Lieferwagen hervor, ging auf den Mann zu und schlug ihm etwas auf den Kopf. Er fiel kopfüber in den Fluss. Ich machte mich aus dem Staub. Würden Sie die Frau wiedererkennen? Ah, zuerst aber will ich diese Statue loswerden. Der Händler ist da vorne um die Ecke. Kommen Sie mit? Der Händler war einer dieser schmierigen Gesellen, die keine Fragen stellten, wenn sie damit ein gutes Geschäft machen konnten. Vermutlich war sein ganzer Laden vollgestopft mit Diebesgut. 2 Stunden später traf ich mich mit einem müden Polizisten vor einem Mehrfamilienhaus, nicht unweit vom Flussufer. In den USA soll es ein Altersheim für ehemalige Privatdetektive geben. In allen Zimmern hat es Gucklöcher. Sie sollten sich ein wenig um diesen Herrn hier kümmern. Wie war doch gleich der Name? Knüssel. Carlo Knüssel. Nie gehört. Kann ich jetzt wieder gehen? Meine Frau hat mir versprochen, dass sie heute Abend einen Eintopf kocht. Das wäre auch etwas für Sie, Maloney. Einen Topf können Sie sich doch sicherlich leisten, oder? Herr Knüssel hat einen Mord beobachtet. Tatsächlich. Da melden Sie sich auf dem Präsidium und füllen Sie das Formular 23C aus. Ich erwarte Straffreiheit und ich erwarte eine Belohnung. Für eine Belohnung müssen Sie die Formulare 56A und 75B ausfüllen. Für Straffreiheit gibt es noch keine Formulare, aber Sie können das Formular für verminderte Zurechnungsfähigkeit ausfüllen. Herr Knüssel hat gesehen, dass eine Frau Freddy Ablecke niedergeschlagen hat. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Also gut. Wer ist die Frau und ist sie bewaffnet? Falls ja, müsste ich noch ein paar neue Formulare kommen lassen. Er kramte in seiner Hosentasche ein zerknittertes Stück Papier hervor. Darauf waren die Zutaten zum Eintopf vermerkt, die er hätte einkaufen sollen. Fluchend schmiss er den Zettel weg. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mutig voranschreiten. Im 4. Stock trafen wir auf ein nettes Paar. Alle Kugelschreiber in Bereitschaft. Sobald die entsprechenden Formulare eintreffen, werden sie verhaftet. Von was redet der Mann? Wir fliegen nach Las Vegas. Wir heiraten. Das geht dieser Männer nichts an. Das ist die Frau. Kann ich jetzt gehen? Sie bleiben hier. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Ganz ohne Formular. Wenn Gefahr im Zug ist, dann muss gehandelt werden. Müsste das nicht Gefahr in Verzug heißen? Sie halten den Mund. Sonst bestelle ich ein Spezialformular für Sie. Das Taxi kommt gleich. Lassen Sie uns durch. Was soll der Aufstand, Maloney? Ich habe meinen Auftrag zurückgezogen. Sie sollten sich besser von dieser Frau zurückziehen. Sie hat nämlich ihren Mann ermordet. Freddy Ablecken. Linda soll Freddy getötet haben? Das ist absurd. Sie war es. Kann ich jetzt gehen? Aus dem Weg. Wo hast du denn die Pistole her? Das hat doch keinen Sinn, Frau. Frau, das ist psychologisch gesehen eine Überreaktion. Aus dem Weg oder ich schieße. Wenn wir jetzt ruhig bleiben, bleibt noch genügend Zeit, um Gemüse einzukaufen. Linda, so kann ich nicht. Ganz ruhig bleiben. Sie kommt nicht frei. Vielleicht kann mir jetzt jemand erklären, was genau vorgefallen ist. Sie war es. Kann ich jetzt gehen? Erst nachdem Sie das Formular für Zeugenaussagen unterzeichnet haben. Frau Ablecken kam nicht weit. Herr Knüssel blieb nicht straffrei. Und mein ehemaliger Klient rief mich ein paar Mal wütend an und sagte, dass ich sein Leben ruiniert hätte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein Schluck zu viel. Dritter und letzter Teil.